1. Wenn du bemerkst, dass ein Oxyode ein Schaf deines Mitbürgers am Heret, darfst du den Hilf nicht verweigern, sondern musst das Tier seinem Besitzer zurückbringen. 2. Falls der Besitzer nicht in deiner Nähe wohnt oder dir unbekannt ist, sollst du das Tier in dein Haus aufnehmen, bis er dann such den du es im Zurück geben kannst. 3. Dies Verpflichten gilt gleichermaßen für Esel, Kleidung oder jeden anderen Verlerinen Gegenstand deines Mitbürgers, denn du findest, du darfst dich deiner Verantwortung nicht entziehen. 4. Wenn du siehst, dass ein Lasttier deines Mitbürgers auf dem Weg gestürzt ist, sollst du nicht achtlos vorbeigehen, sondern im tatkräftig dabei helfen, das Tier wieder aufzurichten. 5. Ein Frau soll kein Mannetruck tragen und ein Mann soll sich nicht in Frauenkleider hüllen, da ein solches Verhalten für den Herrn, deinen Gott, abscheulich ist. 6. Falls du unterwegs zufällig ein Vogelnest mit Jungen oder Eiern entdeckst, warin die Mutter darauf sitzt, darfst du die Mutter nicht zusammen mit ihrem Nachwuchs wegnehmen. 7. Du sollst die Mutter unbedingt fliegen lassen und darfst nur die Jungen für dich behalten, damit es dir wohliget und du ein langes Leben führst. 8. Beim Bau eines neuen Hauses musst du ein Geländern deinem Dach anbringen, damit du kein Blutschuld auf dein Haus ladst, falls jemand davon herunterfallen sollte. 9. Du sollst in deinem Weinberg kein Verschieden in Pflanzenarten mischen, da sonst die gesamte Ernte, sowohl die Saat als auch der Ertrag des Weinbergs, dem Heiligtum verfault. 10. Des ist untersagt, einen Ochsen und einen Esel gemeinsam vor denselben Flug zu spannen, das Feld zu bearbeiten. 11. Du darfst kein Kleidung tragen, die aus einer Mischung von Verschieden in Materialien, wie zum Beispiel Wool und Leinen, gewebt wird. 12. Und den via Ecken deines Obergewands, mit dem du dich bekleidest, sollst du Kosten anbringen, die als sich bear Zeichen dienen. 13. Wenn ein Mann ein Frau heiratet und mit ihr zusammenlebt, später jedoch ein tief abneigungigen sie entwickelt. 14. Und sie falschlicherweise beschuldigt, indem behauptet, sie bei der Hochzeit kein Jungfrau mehr gewesen, bringt ihren Ruf in Verruf. 15. In diesem Fall müssen die Eltern der Jungen Frau die Beweis für ihr Jungfraulichkeit nehmen und sie den Altersten der Stadtumstadt zu wohligen. 16. Der Vater der Frau soll den Altersten erklären, dass sein Tochter diesem Mann zur Frau gab, dieser sie nun aber aus Abneigung verleumdet. 17. Soll die Beweis für die Unschuld seiner Tochter präsentieren, warin sie das Bettig als Beleg vor den Verantwortlichen der Stadt ausbreiten. 18. Daraufhin sollen die Altersten jener Stadt den Ehemann festnehmen und in für seine falsch Anschuldigung körperlich zuchtigen lassen. 19. Zusatzlich müssen sie im ein Geldstrafe von 100 Silberstücken auferlegen, die dem Vater der Frau zusteht, muss sie als Ehefrau behalten und darf sich niemals scheiden lassen. 20. Sollte sich die Anschuldigung jedoch als wahr erweisen und die Jungfraulichkeit der Jungen Frau kann nicht nachgewiesen werden. 21. So soll man sie vor die Tür ihres Vaterhauses führen, wo die Männer der Stadt sie steinigen werden, da sie ein Schandtat in Israel begangen hat. 22. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, womit eine verheirateten Frau schlaft, müssen beide Beteiligten sterben, damit das Bos aus Israel getilt wird. 23. Falls ein Mann in einer Stadt auf ein verlobte Jungfrau trifft und mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzieht. 24. Sollte beide zum Stadt führen und sie steinigen, das Mädchen, weil sie nicht im Hilf schrie, und den Mann, weil die Braut seines Nächsten entert. 25. Wenn der Mann jedoch die verlobte Jungfrau auf freiem Feld antrifft und sie zur Tat zwingt, soll nur der Mann sterben, der die Gewalt ausgeübt hat. 26. Dem Mädchen darf kein Leid geschehen, da sie kein todswürdiges Verbrechen begangen hat, dieser Fall ist vergleichbar mit einem gewaltsamen Überfall auf einen Mitmenschen. 27. Da der Vorfall auf freiem Feld geschah, wurde davon ausgegangen, dass die verlobte Jungfrau zwar am Hilf geschrien haben konnte, aber niemand zu ihrer Rettung anwesend war. 28. Wenn ein Mann ein nicht verlobte Jungfrau ergreift und mit ihr schlaft und sie dabei entdeckt werden. 29. Muster man dem Vater des Mädchens 50 Silberstück zahlen, at muss sie heiraten, die er sie entert hat, und darf sich lebenslang nicht von erscheiden lassen.